draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Wir sind draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Wir sind draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Wir sind draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Meine Squad ist out und wir machen jetzt ein Barbecue. Machen Cash mit Rap Shit. Scheiß auf Abitur, Softdrinks, 7-Up, Whisky in der Coke-Bottle. Bitches sagen Hustensaft, Jüngling ist ein Dope-Madel. Und wir smoken Blunts, Purple Haze aus Amsterdam. Scheiß auf Lamborghini, Homeboy, ich will Panzer fahren. Ich bin sehr fresh, der Gürtel ist von Hermes. Du kannst uns nicht leiden, Wigger, sag wen klärt es. Diese Hot Boys sind crispy wie Filet-Bites. Du willst Beef? Guck, wie ich dich in den See schmeiß. Kein Respekt vor Cops, denn wir snitchen nicht. Wir sind hungry dudes, also hol was aus der Kitchen, Bitch. Machen, was wir machen, though. Every day, all day. Turn up. Also komm und blow ihn in der Mall, Bay. Wir sind young, wir sind rich. Wir sind cool. Haben Fun, haben Chips. Du bist ein Fool. Wir sind draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Wir sind draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Wir sind draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Wir sind draußen, auch wenn wir innen sind. Alle meine Boys sind fresh, TikTok, Peppermint. Yeah. Hustensaft, Jüngling. Turn up. Squad.